An Henriette von Arnim von Friedrich von Schiller. Ein treffend Bild von diesem Leben, ein Maskenball hat dich zur Freundin mir gegeben. Mein erster Anblick war Betrug, doch unsern Bund, geschlossen unter Scherzen, bestätigte die Sympathie der Herzen. Ein Blick war uns genug, und durch die Larve, die ich trug, las dieser Blick in meinem Herzen, das warm in meinem Busen schlug. Der Anfang unserer Freundschaft war nur Schein, die Fortsetzung soll Wahrheit sein. In dieses Lebens buntem Lottospiele sind es so oft nur Nieten, die wir ziehen. Der Freundschaft stolzes Siegel tragen viele, die in der Prüfungsstunde treulos fliehen. Oft sehen wir das Bild, das unsere Träume malen, aus Menschenaugen uns entgegenstrahlen. Der, rufen wir, der muß es sein, wir hoffen es, und es ist Stein. Den edlen Trieb, der weich geschaffene Seelen magnetisch aneinander hängt, der uns bei fremden Leiden uns zu quälen, bei fremdem Glück zu jauchzen zwingt, der uns des Lebens schwere Lasten tragen, des Todes Schrecken selbst besiegen lehrt, durch den wir uns der Gottheit näher wagen und leichter sich das Paradies entbehrt. Den edlen Trieb, du hast ihn ganz empfunden, der Freundschaft seltnes, schönes Los ist dein. Den höchsten Schatz der Tausenden verschwunden hast du gesucht, du hast gefunden, die Freundin eines Freunds zu sein. Auch mir bewahre diesen stolzen Namen, ein Platz in deinem Herzen bleibe mein. Spät führte das Verhängnis uns zusammen, doch ewig soll das Bündnis sein. Ich kann dir nichts als treue Freundschaft geben, mein Herz allein ist mein Verdienst. Dich zu verdienen will ich streben, dein Herz bleibt mir, wenn du das meine kennst.